Geschichten erfordern stets eine gewisse emotionale Arbeit. Das gilt zwar selbst für die Lustigen, aber dafür sind diese angenehm, unterhaltsam und erlauben uns eine ausgelassene, sorgenfreie Realitätsflucht. Durch das Lachen werden Endorphine ausgeschüttet, wie immer bei positiven Ereignissen. Dafür ist nicht unbedingt ekstatisches Brüllen nötig. Es genügt schon, wenn man etwas einfach als wirklich beglückend empfindet. Das Gehirn als mentaler 3D-Drucker. Die beschriebenen biochemischen Prozesse funktionieren nicht nur bei Filmen, sondern finden auch beim Lesen und Hören statt. Dort kommt noch eine Besonderheit hinzu. Unser Gehirn übernimmt anhand der empfangenen Worte die Regie. Das Lesen eines guten Romans oder das Hören eines Hörbuchs beflügelt unsere Fantasie auf eine bemerkenswerte Art. Der intensive Eskapismus versetzt uns in einen Zustand kontrollierten Halluzinierens. Während Sie gerade diese Buchstaben hier registrieren, verwandelt Ihr Gehirn sie in elektrische Impulse und modelliert daraus bestimmte Vorstellungsbilder, die sicher nicht bei jedem Menschen identisch sind, jedoch mehr oder weniger das, was Sie gerade erfasst haben, für Ihren Kopf übersetzen. Steht hier Haus, denken Sie an ein Haus, vielleicht Ihr Geburts- oder Wohnhaus, vielleicht eher ein inneres Symbolbild eines Hauses. Ihr Gehirn ist eine Art mentaler 3D-Drucker, der die empfangenen Impulse, das Gelesene, in eine innere Wirklichkeit verwandelt, die idealerweise etwas mit der von den Autoren intendierten Vorstellung zu tun hat. Bei aller Eigendynamik und Offenheit, die man jeder medialen Vermittlung zwischen Sendern und Empfängern zugestehen muss, geht es beim Schreiben und Lesen um nicht weniger als Gedankenübertragung, koordinierte Fantasie, ein Rendezvous zweier psychischer Systeme an einem Ort jenseits von Ort und Zeit.